Krass. So, okay, jetzt haben wir gerade Beyond Two Souls durchgezockt und ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Nee, aber im Ernst, nachdem da halt Heavy Rain so halt die übelsten Druck halt, aber nur die übelsten Standard gesetzt hat, muss ich sagen, dass da halt mit so einer Erwartungshaltung da dran gegangen bist, da ich werde nur noch geflasht, meine Entscheidungen, sie sind einfach nur zu wichtig, wenn ich mich falsch entscheide, explodiert alles. Und allein schon durch halt diese versetzte, komische, springende Timeline, die er da gemacht hat, hat sie ja schon teilweise einfach gar keinen Schiss mehr oder Situationen hatten keinen Drama mehr, weil du halt in der Situation später schon warst. Hier das Beispiel mit der Party. Du hattest zum Beispiel schon die erste Condenser-Szene, wo du halt hin musstest, um den wieder zu klären. Ne? Das war, und davor hattest du ja die Szene, wo du auf diese Party eingeladen wirst, beziehungsweise wo du halt sagst, bah, ich bin 16, ich will Party machen und abhaust. Und da hatte ich erst so gedacht, oh fuck, ah, jetzt habe ich Cole hier übelst gemindraped, jetzt bin ich hier nur noch ausgerastet, zieht das irgendwelche Konsequenzen nach sich, aber dann habe ich so realisiert, oh Moment, ich habe schon später gesehen, dass ich mit denen chillig hier wieder im Auto durch die Gegend fahre, also kann das ja alles gar nicht so wild sein, was ich hier mache. Und allein, dass sich das Game die ganze Zeit so selber auskoppelt, will ich gar nicht, ja, kann man eigentlich sagen. Dadurch, dass es halt diesen seltsamen Zeitsprung macht und dir einfach schon zeigt, was schon passiert ist oder was in einem Jahr passiert. Wenn du zum Beispiel weißt, aha, in einem Jahr bin ich hier der Penner und wandere durch die Gegend, weißt du, dass davor sie bei nichts sterben kann, bei nichts irgendwas Schlimmes passiert, weil du einfach halt schon Beweis bekommen hast, dass es einfach besser wird. Okay, aber jetzt habe ich dich noch gar nicht zu Wort kommen lassen, wie du das Game fandest. Weil ich muss sagen, also wirklich nach Heavy Rain und Quantic Dream und halt wirklich so dem Hype um das ganze Game rum, fand ich es am Ende jetzt eigentlich echt mittelmäßig höchstens. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht das jetzt anders bewerten würde, würde ich mit einer anderen Erwartungshaltung dran gehen, aber sag doch erstmal, wie du das Game fandest, nachdem du es durchgezockt hattest, jetzt zum zweiten Mal. Ja, ich habe das Game jetzt halt ja schon zum zweiten Mal durchgezockt. Diesmal haben wir es ja im Two-Player-Mode gespielt. Ganz interessante Sache. Man kann das Spiel wirklich zu zweit mit zwei Controllern spielen. Aber ich habe auch nachgelesen, man kann es auch wirklich mit dem Smartphone machen. Also ich brauche keinen zweiten Controller. Und auf jeden Fall, ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert, habe es auch noch nicht getestet, aber auf jeden Fall hat es mir zu zweit wirklich auch nochmal Spaß gemacht. Man muss halt auch sagen, dadurch, dass so viel in der Story vorgegeben ist, durch die Zeitsprünge auch, ist es halt so, dass die Struktur der Story auf jeden Fall sehr, sehr viele Punkte hat, die vorher verknüpft werden oder verknüpft sind und halt immer zusammenführen. Das heißt, es passiert in dem Sinne wirklich immer das Gleiche dann, egal wie ich mich teilweise entscheide. Ja, zum Beispiel, ich habe ja hier, als wir zu zweit gespielt haben, habe ich ja Aiden gezockt, also den komischen Geist. Und da hast du eigentlich so wenig wirklich Entscheidungsfreiheiten, die du machen kannst. Also im ganzen Game, glaube ich, sind das so zwei Situationen oder drei, oder? Wo deine Entscheidungen halt wirklich irgendwelche Folgen haben. Oder noch nicht mal zumindest, das war halt diese eine mit hier Agent, wie hieß er? Horst Schlemmer? Komische Augenklappen, Joe? Kyle? Ryan, genau. Wollt bei dir zum Essen vorbei ist, da kannst du halt mit einem so viel Scheiße bauen, dass er sich verpisst. Das war das eine Mal, wo du halt wirklich den Ausgang, denke ich mal, der Szene verändert hättest mit Aiden. Und war dann noch irgendwas? Meine, sonst war es eigentlich völlig Wumpe, was ich mit Aiden gemacht habe, oder? Ja, also das kann man dem Spiel halt schon vorwerfen, dass es eigentlich ziemlich egal ist, was man macht. Aber in dem Sinne ist natürlich auch die Geschichte straffer erzählt. Also es ist eben dann kein Heavy Rain mehr, wo ich wirklich verschiedene Möglichkeiten habe, Sachen anzugehen. Komplett wirklich halt von, also in Heavy Rain gab es ja diese Prüfungen. Und da konnte ich ja sogar teilweise sagen, von vornherein, ich nehme gar nicht erst an der Prüfung teil. Und sowas gibt es tatsächlich in Beyond halt gar nicht mehr. Also das heißt, bei Beyond ist die Story einfach komplett auf einem, ja, es gibt einen roten Faden, der vorgeschrieben ist. Und ich kann leicht davon abweichen, aber lande halt sofort wieder auf diesem roten Faden. Klar, gab es bei Heavy Rain auch den roten Faden, aber man hatte auf jeden Fall viel mehr Entscheidungsfreiheit, aber gar nicht mal, also das ist jetzt gar nicht mal so entscheidend, sondern die Konsequenzen waren halt vorhanden. Entscheidungsfreiheit bringt nichts, wenn man dann eben keine Konsequenzen mehr spürt. Und das hat man tatsächlich bei Beyond halt nicht. Was jetzt aber auch nicht unbedingt schlimm ist, denn wenn ich mit der Erwartungshaltung dann dran gehe, wie ich dran gegangen bin, also Heavy Rain ist halt wirklich ein sehr, sehr eigen, ja, wie soll man sagen, also ein sehr eigenes Spiel, wirklich, was eine Ausnahme ist, ist halt sehr düster, auf jeden Fall, ja, melodramatisch, schon fast Film noir. Und hat halt einen Stil, wie es wirklich sehr, sehr wenige Spiele haben. Und hat einfach eine bodenständige Story dann gehabt, die gar nicht mal so ausgezeichnet war oder abgehoben war. Aber man hatte halt eine emotionale Verbindung zu den Charakteren sofort, weil es eben so bodenständig war. Du hattest einen Familienvater, der halt eins seiner Kinder verliert, von zwei Söhnen. Und ja, so scheiße es dann war, wurde das zweite Kind entführt und schon konntest du dich halt emotional in diese Lage reinversetzen. Ich meine, guck mal, bei Heavy Rain, da hattest du vier Charaktere und bei jeder war mir wichtiger als, ehrlich gesagt, Jody für das erste Drittel des Games oder alle anderen Agent Krawatte da, Agent Augenklappe oder Nathan oder Cole. Weil zum Beispiel Heavy Rain, was du ja meintest am Anfang, da hast du eine halbe Stunde, die du halt nur mit Ethan Marth bist halt zu Hause, malst da deine Architektur gedöns, spielst mit deinen Kindern, feierst Geburtstag, gehst mit denen einkaufen, dann stirbt dein Sohn. Und in der ganzen Zeit hast du halt eine Verbindung zu denen aufgebaut, dass es dir halt auch nicht am Arsch vorbeiging, dass der Sohn gestorben ist und dass du dann wirklich drin warst und als du dann gesehen hast, wie abgefuckt er war. Ich meine, und danach im Regen holt er seinen Sohn von der Schule ab, der Sohn ist raus, er ist raus, alle sind raus, ey. Dann warst du ja richtig so, oh fuck, was ist hier los, er lebt im Abfuck. Bei Beyond Two Souls war der erste Drittel ja diese völlig intensen Zeitsprünge von dem dreijährigen Mädel, was da halt irgendwie die ersten Experimente hier macht. Dann sie wird gejagt vom FBI, sie backt sich irgendwie einen Keks und sie läuft vor dem Polizei da weg. Und keiner dieser Szenen hat mir irgendwie was gegeben oder ich habe irgendwie hart mitgefiebert, weil ich halt da zum Beispiel halt Jody noch überhaupt nicht kannte, sag ich mal, zu dem Zeitpunkt. Da wusste ich überhaupt noch nicht, warum mir das wichtig sein soll. So, ich wusste noch nicht mal so, soll ich überhaupt weglaufen? Bin ich nicht vielleicht der Böse? Was ist passiert hier überhaupt? Ja, also das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Voll, ja. Ich nachvollstehe es. Und zwar von vorne bis hinten, nein, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, weil ich auch von dem Spiel erst zu einem gewissen Zeitpunkt gefesselt war, da wir eh hier spoilern bis zum geht nicht mehr, sage ich einfach, dass es die Passage ist, wo Jody dann halt von Stan, dem Obdachlosen, gefunden wird und wo du dann wirklich aufwachst und bei diesen Obdachlosen bist, da wirst du eh gleich auch nochmal was zusagen, weil interessanterweise bei uns beiden war es halt natürlich auch der Zeitpunkt, wo es wirklich erst, ja, spannend wurde und einem die Möglichkeit gegeben hat, überhaupt eine Bindung mit diesen Charakteren aufzubauen. Das hat Heavy Rain auf jeden Fall besser hingekriegt. Aber was ich halt nochmal kurz sagen wollte, weil du jetzt auch gefragt hast und ob ich es jetzt besser fand als du oder wie mein Eindruck ist, da kann ich schon mal sagen, dass meine Erwartungshaltung tatsächlich nach Heavy Rain ziemlich unten war. Also ich habe sie möglichst runtergeschraubt, weil ich halt auch mir gedacht habe, Heavy Rain ist ein einzigartiges Spiel, ist bei mir auch in den Top 3 tatsächlich und diesen Stil gibt es halt kaum und ich habe wirklich sehr, sehr krasse Konsequenzen, wie ich es in keinem anderen Spiel wieder erlebt habe, also auch aktuell Spiele, die Konsequenzen haben, wie Walking Dead, haben dann wieder Knotenpunkte, wo eigentlich innerhalb von wenigen Minuten, vielleicht höchstens in der nächsten Episode, nochmal alles zusammenführt. Bei Heavy Rain können ja die Hauptcharaktere sterben, was es halt wirklich sehr spannend gemacht hat. Also es können zwar auch nicht alle sterben, aber es wurde dir halt vorgegaukelt. Und dadurch bist du halt auch viel mehr am Mitfiebern. Und bei Beyond kann ich nur sagen, mir hat es insgesamt sehr gut gefallen, aber es ist halt auch nicht so, dass man es wirklich gezockt haben muss. Also ich mag die Entwicklung, dass es wirklich mit Schauspielern gemacht wurde und fand auch die Story cool und habe aber auch von Anfang an halt mir Interviews mit David Cage gegeben. Was ich halt auch direkt sagen muss, ist halt, dass ich auch echt absolut nur den Hollywood-Fan erwartet habe. Und das ist halt, ja, ich bring gleich nochmal einen Vergleich mit Six Feet Under und True Blood, aber sag du doch jetzt nochmal was. Aber okay, was du halt meintest, du hast halt nicht so viele Konsequenzen erwartet oder eigentlich hätte man das ja vorhersehen können. Du hast nur einen Hauptcharakter und dann kannst du halt wirklich nicht so wie bei Heavy Rain die finale Konsequenz ziehen, dass einer der Charaktere stirbt. Ich meine, das wäre wirklich, diese Gefahr hattest du die ganze Zeit im Hinterkopf. Sei es nun beim Ladenüberfall mit dem Detektiv oder wenn du mit Jason Master das Gift schlucken musstest. Die ganze Zeit hast du im Hinterkopf, fuck, wenn ich jetzt wirklich verkacke, dann stirbt er mir hier weg. Und die Angst hast du ja eigentlich nicht bei Jodie, weil du weißt, okay, sie kann mir eigentlich hier nicht abschmieren, weil es wäre das Game vorbei. Aber gerade dann hätte ich eigentlich erwartet, dass die Setpieces, in denen sie dann ist und die Story dann halt viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, dass die viel intenser wäre, dass die Story halt so gut ist und was da über um dich rum passiert, so geil, dass du halt völlig vergisst, dass es jetzt halt etwas konsequenzfreier ist als Heavy Rain. Und diesen Punkt hat es eigentlich wirklich bei mir nur in dieser Passage bekommen, wo sie halt bei den Obdachlosen unter der Brücke da wohnt. Da hast du wirklich so vergessen, dass jetzt ich nicht 80.000 verschiedene Entscheidungen mit 50 Millionen Ausgängen habe, weil die Leute, die du da kennenlernst, Stan, Tuesday und die anderen beiden, mit denen machst du halt eine kurze Reise durch, du sammelst mit denen Geld, du suchst Essen, du erlebst halt ein bisschen das Geschehen und ich finde, das haben sie so gut gemacht, da warst du richtig drin. Also das war halt auch so der Moment, wo ich dann gehuckt war und halt wissen wollte, wo es weitergeht und dachte eigentlich, oh, das ist ja schon so der Teaser und jetzt wird's noch geiler. Und eigentlich war das so der Höhepunkt des ganzen Spiels, weil danach kommt mir so vor, als wären das so, als hätten sie das Skript zu einem Game gemacht, so, was wäre denn eine geile Szene, ja, hier in Afrakistan, da hier durchjäten wäre ganz geil und eine Station irgendwo im Eis und so. Überhaupt nicht überlegt, wie sie das gut darstellen können, sondern einfach so den ersten Draft von der Story halt zu einem Game gemacht. Und vor allem am Ende kam mir das so überstürzt vor, so, wir sind jetzt hier, wir sind jetzt da, tralali, tralala. Selbst die Szene bei den Indianern, die zwar auch noch ganz nice ist, aber selbst die kam mir relativ überstürzt vor. Ich meine, wenn er da diese Abschiedsszene hat, so, oh Jay, du bedeutest mir so viel, du hast in der ganzen Zeit ja nur zwei Sätze mit ihm gewechselt, krieg ich noch einen Maiskolben oder kann ich dir beim Melken der Ziegen helfen, das hast du mit ihm gequatscht. Und danach dann so, oh, es ist so wichtig für dich, dein Support war so intens. Also das mit der Story ist tatsächlich so eine Sache. Sie haben sehr, sehr viele Locations gehabt, also auf der ganzen Welt auch verteilt. Das war halt einfach auch ein Ziel, dass sie möglichst viele Setpieces, viele Locations zeigen wollten, ganz, ganz verschiedene Areale. Und da hat's halt sowas wie von einem Agentenfilm, ne? Als wenn ich mir jetzt James Bond oder Bourne oder irgendwas reinziehe, wo sie halt auch immer durch Europa oder ja, eigentlich teilweise sogar wirklich durch die ganze Welt reisen innerhalb dieses Filmes dann jeweils. Ja, hatte man sehr, sehr stark bei Beyond und muss man ja auch sagen, es hatte dann auch sehr diese CIA-Schiene dann auf jeden Fall eingefahren, die dir gar nicht gefallen hat. Ja, wir schauen gerade nochmal im Hintergrund gerade ein Let's Play zur Erklärung, wo wir wirklich gerade nochmal Revue passieren lassen und auch da muss man sagen, das Spiel hat halt, ja, das Spiel hat sehr viele Szenen, die einfach komplett irrelevant sind. Hier die erste Szene, wo man halt mit Agent Ryan, den du damals noch nicht kennst, auf diesem komischen Ball bist und halt irgendwie dem Safe von dem einen Araber King, sag jetzt einfach mal, irgendwelche geheimen Dokumente rausholen musst. Da muss ich ganz kurz wirklich sagen, das ist so farblos, also man weiß nicht, also Araber King klingt klischeehaft, aber in dem Moment, das Spiel bedient sich da auch wirklich den Klischees, es sind irgendwelche Ölscheichs, die einfach reich sind, man weiß nicht, warum man diese Pläne klaut und es wirklich, also deshalb ist die Szene dann auch so irrelevant. Man sieht, dass, also relevant ist es nur für Jodie in dem Sinne, dass man sieht, wieso Aiden, also wie Aiden funktioniert. Es ist ein Tutorial-Level, wie Aiden funktioniert. Man sieht aber auch, dass Aiden halt Jodie abfuckt und sie dadurch halt irgendwie Nasenbluten kriegt und das wirklich für sie schmerzhaft ist. Aber, was wollte ich sagen? Ja, von wegen, dass es wirklich irrelevant ist, weil auch niemals aufgeklärt wird, wofür sind überhaupt diese Pläne geklaut worden. Das wird ja nicht aufgegriffen irgendwie später in der Kriegspassage oder so. Wo du schon sagst, es gibt eigentlich so viele Momente, wo man das eigentlich hätte besser einbringen können oder besser verbinden, dass du halt da die Dokumente klaust, die dir dann verraten, dass dieser komische Typ, den du halt assassinaten sollst, halt der Fiesling ist, dass das die Dokumente sind. Oder wenn du wirklich ein Tutorial bringen willst und deine Zeitsprungfaxen machen willst, warum dann nicht das Tutorial beim FBI-Training? Okay, das hast du auch. Aber es ist halt auch ziemlich, am Anfang ist es halt so random. Du bist da halt mit Jody, die du halt noch überhaupt nicht kennst, auf irgendeinem Ball mit irgendwelchen Leuten, die du nicht kennst, irgendwelche Dokumente, von denen du nichts weißt. Und nichts, was du da treibst, hat irgendwie eine Relevanz für dich. Ich bin halt da so lang geschwabbert als ein, so, ja, okay, dann hole ich hier halt mal einige Dokumente. Und halt dieses Gefühl des, boah, ich weiß noch nicht, was ich hier mache, aber ich mach mal, zieht sich halt die ersten Stunde, vor allem, was mich richtig enttäuscht hat. Ich meine, wenn du den Trailer gesehen hast, hast du ja diese Szene gesehen, wo der Hubschrauber da explodiert und alles, die Tankstelle rausgenommen wird und alle 1000 FBIs, nee, SWAT-Leute da drauf gehen und der super SWAT-Mann kommt. Und das war alles eigentlich nur eine Trailer-Szene. Dass du da diese SWAT-Leute in der Polizeistation dann später vor dem Kino bei dieser hier Tankstelle, dass du die alle gekillt hast und alles explodiert ist, war völlig irrelevant und mir kam das echt vor wie ein Film, halt so die Trailer-Szene. Oh, wir brauchen jetzt mal ein richtig geiles Set-Piece, was wir im Trailer bringen können und was wir als Demo auf der E3 und Gamescom zeigen können. Wie hier richtig alles explodiert. Weil dass da irgendwelche SWAT-Leute gekommen sind, vor allem, das sah ja eigentlich fast schon so aus. Dieses SWAT-Team, was da reinkommt in die Polizeistation. Und dieser eine Typ, der sah ja so aus, als würde die schon länger verfolgen, als hätte er irgendeine Relevanz. Ich dachte, das wäre so dein Nemesis, will ich jetzt nicht sagen, aber der Typ, oh, ich bin hier auf den Fersen und immer entkommt sie mir. Dass das fast schon so geteased wurde, aber der Typ war total irrelevant. Dass das SWAT-Team dich da verfolgt hat, war total irrelevant. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke eigentlich, zeigt diese Szene nochmal, wie inkonsequent eigentlich auch Jodys Geisteszustand ist. Dass sie halt erst, kann sie, oh Gott, ich habe hier 10 Leute abgeknallt, wie schlimm. Dann bringt es aber 1000 SWAT-Leute um und es ist ihr völlig egal. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was in der Timeline früher kam. Aber trotzdem scheint mir das ziemlich inkonsequent zu sein. Überhaupt dieses, ja, überhaupt, dass am Schluss dieser Plot so klischeehaft wurde. Haha, ich bin von der CIA, du kannst mir vertrauen. Tsching, kannst mir doch nicht vertrauen. Ey, das hatten wir schon so oft gehabt. Und dann ernsthaft Captain 4-Sterne-General. Bam, wir wollen die Geistertechnologie für Krieg benutzen. Hat jetzt keiner kommen sehen, ey, von einem Opa-General. Ja, da ist halt die Frage wirklich, welchen Anspruch hat man denn dann? Weil, ja, nach Heavy Rain hat ja dann David Cage auch gesagt, okay, er will, nachdem er jetzt so ein ernstes Spiel gemacht hat, wirklich nicht mehr so ein ernstes Thema aufgreifen. David Cage hatte halt einen Todesfall, weiß ich gar nicht, ob es Verwandte, Familie, Bekannte waren. Auf jeden Fall hatte er wirklich in seinem Privatleben irgendeinen Fall, der ihn halt getroffen hat, einen Todesfall, und hat gesagt, okay, dann möchte ich jetzt in einem Spiel das Thema Tod verarbeiten und mache das aber auf eine wirklich auch spielerische Art und Weise. Das heißt, dass er das ganz, ganz locker machen wollte und dabei aber natürlich halt seine Hollywood-Vision umsetzen wollte, aber eben nicht so ernst dieses Thema angehen wollte. Also in dem Sinne ist es dann schon sehr, sehr actionreich, auch das Spiel, sodass es eigentlich eine riesige Hollywood-Produktion ist mit halt Ellen Page und Willem Dafoe in der Hauptrolle oder den Hauptrollen. Auf jeden Fall habe ich das halt ja von David Cage dann auch so erwartet, dass es eben nicht mehr so ernst ist. Also wenn man jetzt, okay, klar habe ich auch nichts dagegen, dass er jetzt sagt, so okay, Heavy Rain war mir jetzt zu starker Tobak, habe jetzt einen Todesfall in der Familie gehabt, das will ich verarbeiten, aber nicht auf die zu ernste Schiene, weil wenn ich nochmal so ein Heavy Rain Game mache, hänge ich mich auf. Aber wenn man das jetzt so mal in 3 Akte klassisch aufteilt, das Game ist der erste Akt nur so, hä, was passiert hier, was, warum, lol, was soll das? Der zweite Akt mit den Obdachlosen, mit den Indianern, mit deinem Leben auf der Straße so in etwa und dann halt so ein paar wirklichen Einblicken dann erst in deine Jugend, also in ihre Kleinkindalter von ihrem verrückten Vater und so weiter, der dann richtig serious schon war und wo die dann so langsam dann halt, da hast du dich so langsam reingefühlt, so, ah, okay, ja, jetzt wird's intens, okay, jetzt weiß ich, was hier abgeht. Und dann der dritte Akt war dann wirklich Michael Bay-Action, so, ah, wir vom Pentagon kontrollieren das FBI, um dich zu kontrollieren, um in die Geisterwelt zu gehen und Geistersoldaten zu erschaffen. Ah. Ich meine, wenn entweder hätte eine von den beiden Schienen total ernsthaft und ergreifend oder Klischee-Action, aber auf der ganzen Linie durchziehen sollen. Und so war es halt für mich so ein, erster war ich halt, wie gesagt, so vor den Kopf gestoßen, wusste nicht, was los ist, aber hab den vertraut, so den Heavy Rain Machern, die wissen schon, was sie tun. Was dann ja auch, sobald du, genau, so die Szene, wo es bei mir halt dann so langsam losging, war, wurde mit Jody halt als kleine Mädel in ihrem Familienhaus da bist, mit den Puppen spielst und auf einmal wird halt diese Puppe lebendig, weil halt Aiden halt meint, ihr auf den Keks gehen zu müssen. Und dann wirst du halt so ein bisschen mit ihrem, lernst du Jody als Kind so ein bisschen kennen, hast ein bisschen Familienleben, hat mich sogar auch so ein bisschen an Ethan Mars erinnert. Bist halt da zu Hause, gehst im Schnee spielen. Wohl das wieder auch so eine Szene war, die mir halt wieder, als der Spieler von Aiden so die Illusion von irgendeiner Entscheidungsfreiheit genommen hat. Dann gibt es so eine Szene, Joni geht mit ihren Freundinnen dann halt im Schnee spielen und Junge kommt in einem Schneeball und seift sie ein. Und du bist dann automatisch, wirst du zu Aiden rübergeworfen und kannst auch, hast keine andere Interaktionsmöglichkeit, außer dem Jungen halt verdammt nochmal zu erwürgen. Und ich bin erst so ein bisschen rumgeflogen und hab geguckt, okay, kann ich die Mutter irgendwie darauf aufmerksam machen? Kann ich dem Jungen Schneeball an den Kopf schmeißen? Kann ich ihn irgendwie davon abhalten, ohne jetzt das offensichtlich Dämliche zu machen und ihm an die Gurgel zu gehen? Aber während der ganzen Zeit, ich glaube, wir haben da noch extra eine Minute gewartet oder so, um uns das mal anzugucken, so, hä, warte mal, der hat auch von alleine nicht aufgehört, der hat ihm ihr so einen endlosen Schneeball, so endlose Schneeball in die Fresse gerieben. Hast daneben geschwebt, wir haben wirklich so eine Minute gewartet, aus seiner Hand kam endlos Schnee weiter, er hat einfach nicht aufgehört. Und das Einzige, was du machen konntest, war, ihn halt zu erwürgen da. Einfach nur, weil das Game ist, oh verdammt, wir brauchen diese dramatische Szene, damit der Vater durchdreht. Okay, wirk ihn. Aber ich will nicht. Egal, wir brauchen diese Szene jetzt. Und das fand ich halt auch so offensichtlich plumm Spieler manipulieren. Dann sollen sie mir gar keine Freiheiten geben, wenn sie so, weil wenn ich nur eine Möglichkeit habe. Das Interessante ist ja, dass halt andere Spiele, also sehr, sehr, sehr, sehr viele Spiele einfach sowieso gar keine Freiheiten bieten. Aber eben Quantic Dream da jetzt halt auch die Messlatte. Ja, Quantic Dream hat die Messlatte sehr hoch gesetzt mit Heavy Rain. Ich gehe jetzt nicht auf das Gelächter wegen der Party ein. Ich überspringe mal kurz das Thema. Ich glaube, da muss man gar nicht mal so viel zu sagen. Ich versuche nochmal. Ganz kurz will ich nochmal auf Fahrenheit eingehen, weil Fahrenheit hatte ja auch Entscheidungen am Ende, wo du dann halt drei verschiedene Enden hast, aber bei Fahrenheit war ja irgendwie die Entwicklungszeit zu kurz, das Budget ging aus, eigentlich sollte es eine Trilogie werden und auf einmal waren auch riesige Zeitsprünge da, also noch viel krasser als halt jetzt in Beyond sowieso, weil damals gab es noch gar kein Geld, aber hat gut funktioniert, sag ich mal, war ein Erfolg, also naja, eigentlich ein richtiger kommerzieller Erfolg war es nicht, aber war halt so ein Geheimtipp. Fahrenheit hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht, aber dann kam halt Heavy Rain und hat halt die Messlatte sehr hoch gesetzt mit dieser Entscheidungsfreiheit. Deshalb hat man dann automatisch an Beyond diese Anforderung gehabt, obwohl es ja eigentlich kaum andere Spiele bieten, außer irgendwie Rollenspiele. Und selbst da ist es so, dass wenn ich zum Beispiel Mass Effect zocke und mir den dritten Teil angucke, dass die Enden traumatische Erlebnisse hervorrufen, ja? Das ist Thema für ganz anderen Podcast, Junge, fucking Mass Effect. Nee, aber wo du schon meintest, Zeitsprünge, ja, bei Fahrenheit hat man es am Ende gemerkt, erst hattest du wirklich solche Tage, du hattest ja jeden Wochentag, glaube ich, und am Ende waren das ja so Zeitsprünge von einem halben Jahr oder noch länger. Das fand ich erstmal so, aber dem mal ganz abgesehen von allem anderen, möchte ich das dem Spiel hier mal so ein bisschen Beyond ankreiden, dass du die Zeitsprünge, zwar auf dieser Timeline siehst du ja ungefähr, in welcher Reihenfolge das abgeht, aber du spürst im Spiel halt nicht, wie viel Zeit jetzt zwischen den Ereignissen vergangen ist. Klar, du kannst es so abschätzen, na, in der Szene hat es eine Glatze, jetzt hat sie so zwei Finger breit langes Haar, könnte so ein Monat grob gewesen sein, weißt es aber nicht. Und dadurch wirken dann halt solche Szenen recht albern, zum Beispiel auf der Indianerfarm. Da scheint es ja wirklich länger als nur 2-3 Tage gewesen zu sein, ja, dass ihr halt wirklich Leute besser kennenlernt. Aber die Sache ist, das Spiel sagt nur viele Sachen, die passiert sind, zeigt sie aber nicht. Und wenn du dich von den beiden Brüdern verabschiedest, so, oh, Jay und Silent Bob oder wie der andere hieß, ja, bedeutet mir so viel, er hat mir durch diese schwere Zeit geholfen, bibabu. Davon siehst du aber nichts, sondern hast in-game halt wirklich so eine Stunde oder zwei, die du halt da mit denen verbringst. Und dann sagt dir das Game aber, oh, du hast dir richtig viel erlebt mit denen, das war richtig deep und emotional, hast aber nichts davon mitbekommen. Wie gesagt, die einzigen zwei Sätze, die du mit Jay da dem wechselt, ist nur, kann ich dir beim Ziegenmelken helfen und mach mal den Laden zu hier. Und dann soll ich aber glauben, dass der mir total wichtig ist. weswegen ich gerade lachen musste, ist, man hat relativ am Anfang diese Szene, wo Jody auf so eine Geburtshausfahrt, die da eingeladen wird. Und ich habe noch nie in meinem ganzen Leben solche Klischee-Teenager gesehen. Selbst auf der... Das sind die geilsten, ernsthaft. Das sind solche YOLO-Swags da, ernsthaft. Das ist so unglaublich. Like, oh my God, my mother totally thinks I don't drink. Like, oh my God. Ernsthaft. Trinken Bier, fangen an zu rauchen und sobald... Sie so, what? Schenkst mir ein Buch? Was soll ich denn damit? Lesen oder was? Du bist eine kleine Hexe. Und dann drehen sie sofort durch, wollen die Zigaretten verbrennen, sperren sie irgendwie unter die Treppe. So von 0 auf 100, ey. Das fand ich so lächerlich. Da war wirklich schon so ein Zeitpunkt, wo ich mir dachte, what the fuck? Okay, sie wollen irgendwie den Punkt rüberbringen, dass halt Jody schwer traumatisiert ist und keinem traut. Was kannst du auch weniger plump und weniger mit der Brechstange, ja. Das ist eigentlich genau, was ich im Spiel eigentlich vorwerfe, dass es alle emotionalen Reaktionen in dir möglichst schnell und möglichst hart hervorrufen will. Das ist so, okay, wir haben hier die Szene mit den Teenagern, wie zeigen wir dir, dass sie abgefuckt sind? Okay, sie drehen völlig durch, wollen dich anzünden und sperren dich in den Keller. Das haben wir schön in 10 Minuten, go, nächste Szene. Wo sich Fahrenheit und auch Heavy Rain viel mehr Zeit für genommen haben, um dich in irgendeiner Stimmung da einzuwiegen. Reißt dich das Game so von Setpiece zu Setpiece, hier halbe Stunde, jetzt hast du diese Emotion zu fühlen, okay, danke, nächste. Hat Fahrenheit super hingekriegt mit dem Bruder, der sich um Lukas dann immer gekümmert hat und gesorgt hat auch, meine ich. Der kam dann ja auch ins Apartment und dann hing Lukas auf einmal irgendwie draußen und hing am Balkon und wenn er jetzt wirklich abgerutscht wäre, hätte er sein Leben verloren. Und der Lukas ist, der Bruder von ihm war ja ein Priester. Und das war ganz geil gemacht. Das war richtig geil gemacht, weil der ja, das war, ja genau, die haben sich auf dem Friedhof vorher getroffen und über sowas geredet, dass diese, also dass der Hauptcharakter halt übernatürliche Kräfte hat und das hat natürlich dieser Priester alles nicht geglaubt und das ist natürlich auch derbe konstruiert und eigentlich auch völlig albern, aber es war halt einfach glaubwürdig umgesetzt, weil du konntest halt nachvollziehen, warum dieser Priester das nicht glaubt und dass er total halt meinte, ja, es gibt nur Gott und Lukas, du wirst niemals zaubern können und alles, was du mir erzählst, ist Blasphemie und das war eigentlich halt ganz cool, weil ich dann auch definitiv, du konntest auch den Bruder halt nachvollziehen und du konntest jeden nachvollziehen. Genau das meine ich halt. Das ist eigentlich, wie gesagt, also, oh, der Priester glaubt nicht, dass sein Bruder irgendwelche Psychofähigkeiten oder magischen Fähigkeiten hat. Klar, glauben Priester selten. Aber wo sich halt Fahrenheit die Zeit genommen hat, dir den Priesterbruder näher zu bringen und warum er so ein strenger Christ ist. Das ist nämlich mit dem Tod ihrer Eltern, hatte das, glaube ich, zu tun, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Und du lernst ihn halt so ein bisschen kennen und verstehst halt seine Seite. In Beyond wäre der Priester rangekommen, hätte dir wahrscheinlich ein Kruzifix über den Schädel gezogen. Jesus findet Magie gar nicht geil. Nur damit du merkst irgendwie, dass der Bruder krass drauf ist und dann bam, wäre die Szene vorbei. Die hätten dir das so grob um die Ohren gehauen, dass der Bruder halt nicht glaubt, was du ihm da erzählst. Und das wäre dann anstatt halt so einer relativ einfühlsamen Szene, die es halt in Fahrenheit war, wäre es in Beyond wieder eine relativ lachhafte Szene geworden. Wo einfach nur dein Priesterbruder auf dich durchdreht. Ja, wo ich das Ganze hier gerade nochmal sehe, die Party-Szene. Bei der Szene ist halt die Frage, ist es vielleicht so gewesen? Das Problem ist halt, dass man immer durch die Zeitsprünge in irgendwelche Szenen geworfen wird und dann gar nicht so den Kontext unbedingt hat. Vielleicht haben das ja auch diese Bunch of Jugendlichen da geplant. Also es ist ja bekannt, dass Jody zum Beispiel wirklich in der DPA, was weiß ich, wie hieß das, Department of Paranormal Activities, ist da ja aufgewachsen in einem Zimmer, was kameraüberwacht ist und alles. Und es ist allgemein bekannt gewesen, die Mutter von einer dieser Teenager hat halt dort gearbeitet und alle wussten, dass Jody halt weggesperrt ist und immer nur halt in so einem Militärkomplex wohnt. Und vielleicht haben das ja ernsthaft die Jugendlichen geplant oder so. Auch wenn das aus der Szene nicht hervorgeht, könnte man sich das denken. Aber das ist halt so das Problem. Man weiß es eben überhaupt nicht und es fehlt der Kontext. Das wäre das Einzige noch, warum ich verstehe, dass die auf einmal so durchdrehen, weil halt wirklich Jody, es ist ja bekannt, dass Jody halt irgendwie, ja, sie wird immer als Freak dargestellt oder als Hexe und wird weg, ist ja auch wirklich, lebt weggesperrt. Also ausgeschottet oder abgeschottet von der Außenwelt. Ja, aber wie du schon meintest, wenn man sich halt wirklich mal, und das brauche ich auch keine zweistündige Erklärung, warum die so drauf sind, aber was du schon meintest, wäre eine gute Idee. Das halt die ganze Zeit schon halten sie für so ein bisschen strange und lebt da so abgeschottet und mit ihrem komischen Professor macht sie die ganze Zeit nur Experimente. Ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwelche Teenies dann halt nur einfach, weil sie halt irgendwen brauchen, auf dem sie rumhacken könnten, sich irgendeinen dummen Streich ausdenken, dann laden wir sie ein und dann sperren wir sie unter. Das hätte man in 5 Minuten in so einer kleinen Vorszene oder was weiß ich halt irgendwie kurz vorstellen können oder keine Ahnung, von mir aus auch in einem, wie gesagt, Fallout 3-mäßigen Zeitraffer. Kurz, dass sie halt erst mit den Kindern aufwächst, erst mit denen spielt, dann raffen sie, dass irgendwas mit ihr verkehrt ist, grenzen sie aus und laden sie dann nur noch ein, um sie zu verarschen. Das hätte man kurz abarbeiten können und schon hättest du irgendwie mehr Kontext in der Szene und wüsstest, warum die auf einmal so durchdrehen. Aber so kommt es einfach nur auch albern vor, wie ein Haufen Teenager von null zum zornigen Mob irgendwie werden. In weniger als einer Sekunde. In der Mitte, wirklich nur die Mitte des Spiels eigentlich ist ganz gut gelungen, muss ich echt sagen halt. Die Obdachlosen-Szene und die bei den Indianern, obwohl die von den beiden, die Indianer-Szene auch schon um einige schwächer ist als der Obdachlosen-Teil. Ich fand im ganzen Spiel die Indianer-Szene die langweiligste, also die ganze Szenerie auch wirklich, weil ich die viel zu träge fand. Also ich fand's cool, dass man da mal Sachen macht, die man sonst in Videospielen nicht macht, außer in Shenmue, das heißt arbeiten. Sie war da irgendwie gerade auf ihrem Selbstfindungstrip, hat dann irgendwie Heuballen da rumgewuppt, irgendwie Pferde in den Stall gebracht, Ziegen. Nee, mit denen hat sie nichts gemacht, aber egal. Hat auf jeden Fall halt da Arbeit auf der Farm gemacht und ist ganz cool gewesen, weil es mal was anderes ist, aber war mir dann zu lahm, weil davor war auf einmal richtig Spannung drin und oh, du hast richtig mitgefiebert. Bei den Obdachlosen ist ja zum Schluss dann hier irgendwie das Haus abgebrannt und richtig Highlight. Also jetzt muss man auch mal nach dem ganzen Gemecker sagen, das Spiel hat natürlich schon einige Highlights und wirklich auch Gänsehautmomente. Also es gibt einige Szenen gibt es auf jeden Fall, wo man einfach denkt, wow, okay, habe ich so noch nicht gesehen oder zumindest in dem Spiel noch nicht gesehen und die muss man auch wirklich loben. Eine davon ist natürlich halt, bei den Obdachlosen kriegt halt Zoe eben das Kind. Das war halt schon ein Highlight, weil man ja eben diese Geburt selber vorbereitet hat und dann auch das Baby halt eben, also man war dann einfach Hebamme auf einmal und musste da die Nabelschnur dann auch noch durchschneiden. Da hat man mitgefiebert. Und das war auch auf jeden Fall ein, also das war so ein Magic Moment, das war ein Highlight, wo die ganzen, ja, Obdachlosen dann zusammen das Kind betrachtet haben und die Kameraeinstellung war dann so, dass die Kamera eigentlich aus Sicht des Kindes war und man hat richtig gesehen, wie die Obdachlosen da sich das Kind angucken und es bewundert haben. Das ist völlig richtig, also da war echt so das Highlight, da meinst du so, okay, dafür ist echt mal die Grafik, was weiß ich, Fetischismus echt mal erlaubt, dafür ist dieser ganze Gesichtsscheiß, Analysekram da irgendwie völlig gerechtfertigt. Wenn du sie alle wirklich siehst und da siehst du auch der Drogensüchtige, seine übel so rot, blutig unterlaufenden Augen, der Schweißfilm auf dem Gesicht vor über die Aufregung, aber auch die Tränen, die da so langsam übers Gesicht kullern, das war echt so eine geile Szene, aber echt mal. Und da muss aber auch gerade mal, wo du von der Hebammen-Szene geredet hast, ist mir gerade mal so aufgefallen, dass Gameplay des Spiels, was dann sowieso nicht wirklich derer nicht vieles ist, aber selbst das zum Beispiel die aus Heavy Rain halt erfundenen Quicktime-Events, sag ich einfach mal, wo du halt eine Abfolge von Tasten drücken und halten musst, die halt bei Heavy Rain noch wirklich immer Gänsehautmomente waren, wenn du die Prüfung bestehen musst, wo du durch diesen Elektrozaun oder was auch immer da krabbeln musst. Und wenn du da zu oft halt diese Abfolge da nicht hinkriegst, was ja nun wirklich viele Tasten waren, dann wurdest du ja richtig gegrillt da. Bei Beyond gab es auch diese Szenen, wo du halt mit dieser Art von Quicktime-Events gearbeitet hast. Aber da hatte ich nie das Gefühl, dass es um viel ging und dass viel hätte passieren können. Zum Beispiel, wenn du die Nabelschnur durchtrennst, hattest du so ein Event. Aber das machst du halt 1-2 Mal und auch wenn du es nicht schaffst, dann klappst du es halt irgendwann. Oder dann haben sie selbst bei teilweise sinnlosen Sachen genommen, zum Beispiel als ich einen Soldaten übernommen habe und ein Gewehr einfach nur, was an der Wand stand, aufheben sollte. gab es dafür aus irgendwelchen Gründen so ein Quicktime-Event, so, oh mein Gott, schaffe ich das Gewehr aufzuheben? Was dann auch schon wieder fast albern war. Und vor allen Dingen, was hätte auch passieren sollen bei der Szene mit der Nabelschnur? Steche ich dann irgendwie das Kind ab, wenn ich das Quicktime-Event verkacke? Dann so, oh mein Gott, ich wollte die Nabelschnur durchtrennen, aber jetzt habe ich den Kopf abgeschnitten. Schade. Ich meine, sowas würde nie passieren. Und deswegen ist halt auch diese ganze Spannung, die eigentlich in dieser Art von Quicktime-Events bei Heavy Rain drin war, bei Beyond eigentlich völlig flöten gegangen. Ja, also Spannung auf jeden Fall in dem Sinne flöten gegangen. Sollte durch diese unchronologische Erzählstruktur auf jeden Fall erzeugt werden, hat auch im Mittelpart echt gut geklappt, aber sie haben sich irgendwie selber den Wind aus den Segeln genommen. Was mir immer sehr gut gefallen hat, muss man aber auch nochmal sagen, waren wirklich die Passagen, wo man Jody als Kind gesteuert hat, weil die waren eigentlich immer interessant. Also da war Jody halt auch übelst... Also die Charakterentwicklung, als sie ein Kind war, war eigentlich am besten gemacht, weil sie da am meisten durchlebt hat noch. Und wo man wirklich gesehen hat, wie sie das erste Mal überhaupt, wie sie die ersten Male, vielleicht nicht das allererste Mal, aber wie sie mit Aiden in Kontakt getreten ist und dann auch halt eben da beim DPA erstmal so ein Interview macht mit diesem Professor Dawkins. Und das sehen wir hier gerade übrigens im Let's Play, aber das fand ich halt alles sehr, sehr interessant, weil das war ja so die Entwicklung, wo man gesehen hat, ach du Scheiße, was hat die denn schon als irgendwie Sechsjährige durchgemacht? Die hat sofort schon gerafft, okay, die Familie von Dawkins, kann ja dann auch, durch Aiden kann sie ja dann auch Gedanken lesen und so, und später hat sie dann ja sofort auch gerafft, bevor die Familie wirklich... Also bevor er die Info gekriegt hat, dass die Familie tot ist, hat sie es ja schon gesehen in Visionen und so. Also da muss ich sagen, also so von den Creepy-Momenten, also abgesehen davon, ohne Spaß, die ganzen Passagen, wo man sie als Kind gespielt hat, waren alle richtig gut. Da gab es keine, die langweilig war. Außer vielleicht irgendwie, wo die Eltern sich mal gestritten haben, dann im Interview oder in diesem Raum halt, wo sie lebt dann irgendwie. Aber Creepy-Passagen gab es ja auch beim Condenser. Ja, okay, nachdem wir jetzt hier erstmal so eigentlich mal die Ersteindrücke rausgelassen haben und so über eigentlich alles gut und schlecht geredet haben, jetzt mal würde ich eigentlich von uns beiden so ein paar Highlights zu dem Game und dann auch mal so die schwächsten Passagen und damit dann eigentlich den Podcast beenden, weil wo du das gerade angesprochen hast, also so ein paar von meinen kleinen Highlights waren auf jeden Fall die Interaktion zwischen der jungen Jody und Dr. Dawkins, weil du halt wirklich die beiden besten Schauspieler, und da hast du auch wirklich gesehen, warum, allein halt diese kurzen Blicke von Dr. Dawkins, besorgt, aber professionell, was weiß ich, halt Zuneigung, Interesse, Neugier, auch ein bisschen Angst, Unglauben, das siehst du halt alles in diesen kurzen Szenen, in seinen Blicken von ihm. Dann die Creepy-Szenen, die das Game nicht viele von hatte, aber... Muss ich mal ins Mikrofon brüllen? Übrigens ernsthaft, war also zum Beispiel beim Condenser in der Passage, wo da auf einmal dann diese ganzen Wissenschaftler, die schon auf dem Boden tot lagen, auf einmal hochgekommen sind und dich da gehauntet haben. Silent Hill-ähnlichen Wackelköpfen, ja. Genau, also... Das war krasser als aktuelle Survival-Horror-Games, krasser als Resident Evil und hier scheiße alles. Ja, okay, Resident Evil, die aktuellen Teile, die kannst du nicht mehr als Horror-Games bezeichnen. Das ist einfach nur Action, Smaction, Number, Action. Aber halt wirklich im Kinderzimmer, wirklich ich hab mich richtig erschrocken, als auf einmal diese Barbie-Puppe mit dem umgedrehten Kopf diesen zuckenden Geister-Walk da gemacht hat, ey, so ins Bild rein. So, und dann natürlich, als du in die verdammt dunklen Garage gegangen bist, um das Öl zu holen, dann diese scheiß Schaufensterpuppenkopf, der aus irgendwelchen Gründen in der Ecke stand. Das waren halt so ein paar creepy Momente. Und dann halt wirklich, wenn du die tote Frau und die tote Tochter von Dr. Dawkins halt siehst, das ist, ich will es gar nicht als einen billigen Jumpscare bezeichnen. Okay, lebt zwar auch davon, aber er war sich eigentlich verdient. Und lebte dann auch eigentlich eher von den Kamerawinkeln und dem Soundtrack. Und dadurch, dass es halt einfach nur dieses arme kleine Mädchen war, was auf einmal Geister sieht. Weil du halt sozusagen ihre Angst miterlebt hast. Das waren auf jeden Fall noch so Highlights für mich. Dann natürlich halt, wie gesagt, die Obdachlosen-Passage, die beste Passage im ganzen Game. Das Pulver dann eigentlich schon so nach dem ersten Drittel verschossen leider. Weil danach wird es eigentlich, also nachdem man eigentlich die Obdachlosen-Passage gespielt hat, wird es nur noch alberner. Also das waren erstmal so, ja, also die junge Jodie mit Dr. Dawkins, die Gruselszenen und halt auf jeden Fall der ganze Teil mit den Obdachlosen waren halt so meine vier Highlights vom Game. Und dafür haben sie auf jeden Fall gelohnt. Und was waren deine? Ich weiß nicht, wie oft wir in diesem Podcast jetzt Obdachlosen-Passage sagen, aber jeder weiß halt, die Obdachlosen, ne, sind halt nun mal geile Typen da in dem Game. Nee, was mir sehr, sehr gefallen hat, also ich fand gar nicht mal den Song an sich so krass oder die Inszenierung, aber ich habe ja als, ja, ich habe einfach die Szene, wo sie sich da hinsetzt und sich die Gitarre ausleiht, wenn man es denn überhaupt findet, habe ich beim ersten Mal gar nicht gefunden, die Gitarre, und hatte dann dieses ganze, ja, diesen ganzen Song nicht. Und man kann eben von einem da die Gitarre sich ausleihen und für Geld eben Musik spielen. Und diese Szene war halt komplett gemotion-captured. Das heißt, also das ist ja das ganze Spiel. Aber was ich da so beeindruckend fand, war wirklich, dass die Fingergriffe, also die Akkorde, komplett, ja, einfach original auch getroffen waren. Also ich selber spiele ja Gitarre und habe dann genauso gesehen, wow, okay, sie greift gerade ein C, sie greift gerade irgendwie ein F, was weiß ich was. Das war schon sehr beeindruckend, wie genau das gecaptured wurde. Und was ich da geil fand, war, dass das halt die Ellen Page auch am Stück durchgespielt hat. Die hat diesen Song performt, hat da 2 Minuten gespielt, hat mit einer echten Gitarre da gesessen, es wurde alles genau aufgenommen, eingescannt und sie hat den Song so live gesungen. Und das fand ich halt cool, weil du halt in dem Spiel, das fand ich so geil, dass man da eigentlich erst sieht, in wie viele Möglichkeiten man in dem Medium spielen hat, weil du bist ja gar nicht kameramäßig gebunden. Du hast das Motion Capturing, hast dann den Charakter eingescannt und hast die Szene im Kasten und kannst dann in der Zeit mit den Kameraperspektiven machen, also sobald es abgedreht ist, kannst du danach machen, was du willst mit den Kameraperspektiven. Und das fand ich so cool. Also so Sachen, wo ich mir einfach dachte, wow, das sind ja jetzt mal Kameraperspektiven, die sind zwar filmisch und sind auch von Filmen inspiriert, aber so oft wie die, also das ist so subtil, das merkt man eigentlich gar nicht so offensichtlich, aber mich hat irgendwie diese Gitarrenszene total fasziniert, weil einfach mir bewusst war, dass es am Stück durchgedreht wurde und danach ganz, ganz viel noch daran gemacht wurde. Ansonsten Highlights auf jeden Fall Interaktion halt von Dawkins und Jodie. Da gab es einige Gänsehautmomente. Das Spiel hat gar nicht mal ganz so viele, aber wenn es einen, also es packt einen natürlich auch schon emotional. Also teilweise ist es wirklich mit dem Holzhammer, ist nicht so subtil, wie man es sich wünscht, aber wenn es einen dann mal an Eiern hat, ne, dann drückt es eigentlich auch doll zu, ne? Muss man halt mal sagen. Ist jetzt nicht so, dass man bei dem Spiel wirklich eine Träne vergießt, so ist es halt nicht, aber immer noch genug, dass man halt dann emotional dabei ist. Das ist halt so das Paradoxe, weil irgendwie ist man dabei, hat dann aber wieder Passagen, die einen so komplett einfach distanzieren, weil sie, glaube ich, am Ende nicht mehr wussten, in welche Richtung sie das wirklich machen oder wo die Story eigentlich hinführen soll. Weil am Anfang ist es halt eigentlich nur noch, also es ist nur Mystery. Und zum Ende hin ist es dann irgendwie Mystery, Agentenflick, Sci-Fi. So ein Genre-Mix, wo eigentlich alles dabei ist, was ein bisschen unnötig ist. Hätte man sich auf weniger beschränkt, also wäre weniger in dem Fall mehr gewesen, ne? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt halt zu den Negativpunkten, da hast du ja eigentlich schon angesprochen, dass halt leider, ich finde, du allein durch diese Zeitspringerei, ich denke mal, wäre es ein kontinuierlicher, wäre das Game einfach in Reihenfolge gewesen, wäre es viel effektiver gewesen. Ich meine, stell dir mal vor, du hättest einfach ihre Kindheitsszenen gehabt, dann ihre Jugendlichen, dann beim FBI, dann die Flucht und so weiter. Stell dir mal vor, du hättest das alles in der richtigen Reihenfolge gehabt. Das wäre besser gewesen. Das Game hat sich eigentlich dadurch schon relativ... Okay, halt diese Zeitspringerei, die sinnlose, fand ich ziemlich schwach und hat mich aufgeregt fast schon. Also erst nur verwirrt, dann aufgeregt, weil... Es war nur schade war zu sehen, wie sich das Game selber so zerstört. Und was mich dann halt... Ich meine, das ist ein Spiel. das ist ein visuelles Medium, dass das Game so oft dir nicht zeigt, was eigentlich Wichtiges passiert ist oder warum halt Leute so reagieren, wie sie reagieren. Zum Beispiel die erste Szene, wo du Agent Ryan triffst, ist, er kommt halt zu dir und Dr. Dawkins, sagt, hier, yo, komm, pack meine Klamotten, wir verpissen uns hier, du gehörst jetzt zum FBI. Jodie ist am Heulen, ist am Durchdrehen, ist traurig, weil sie von ihrem Dr. Dawkins da wegkommt und mit dem komischen FBI-Spasten da weg muss und der ist auch wirklich kein Freund dabei, sondern halt wirklich, hier, komm, hör auf zu heulen, pack die Taschen, ne, wir haben keine Zeit, go, go, go. Direkt die nächste Szene ist, wie sie halt in ihrem Apartment sitzt und so, oh mein Gott, Ryan kommt vorbei, ich bin so verliebt in ihn, ich werde erstmal was Schönes kochen. Du als Spieler, wie, was, wer, wann, was? Der Spaß, der dich gerade aus deinem Keller entführt hat, das ist jetzt auf einmal dein Held. Und ich habe schon die ganze Zeit gewartet, na, wahrscheinlich wird noch richtig gezeigt, warum er so ein geiler Hecht ist und warum sie jetzt sich so in ihn verknallt hat. Ich meine, es wird ja nichts aus dem Nichts kommen. Nö. Das Game sagt dir einfach, sie sagt dir, oh, er ist so schlau und so gebildet und so sexy. Und du musst dir einfach sagen, ja, wird er wohl sein. Ich habe zwar nicht gesehen, aber ich muss es jetzt mal einfach so hinnehmen. Ja, du hast mir ja gerade alles vorweggenommen, was ich dazu sagen wollte. Es ist wirklich ein Zeitsprung von 2 Jahren. Also, es ist... Im Game sind es 2 Sekunden. Okay, die Ladezeit ist vielleicht minimal länger. Aber eine Ladezeit und in dem Spiel sind dann wirklich vom Zeitsprung her 2 Jahre vergangen. Und schade ist halt einfach, dass dann nicht mehr aufgeklärt wird, warum sie ihn so toll findet und so. Aber was man dann nochmal sagen muss, ist, dass die Enden eigentlich wirklich alle ziemlich geil sind. Also ich habe jetzt schon verschiedene gesehen, dadurch, dass ich 2-mal durch hatte. Aber so wirklich, dass alles, was zum Schluss hinkommt, abgesehen von dem abgedrehten Kram, der dann ist, hat schon sehr gefallen, also weil es wirklich Pleaser sind. Ich glaube, ein richtiges... Mit dem Negativen noch nicht fertig. Dann komme ich nochmal zu einer Passage, wo ich vielleicht nochmal provokativ frage, wie fandest du die überhaupt? Weil ich fand sie ja gut. Und zwar, wenn du nämlich sagst, ich glaube nämlich, du findest sie negativ. Ich fand es ganz geil, The Mission, die Mission, wo man dann da wirklich quasi diesen, also die CIA-Mission hat, ein, ja, erstmal einfach nur ein, wie heißt der überhaupt? Also, was ist, wie wird er dargestellt? Jamal, Jarrah, wie, aber als was wird er dargestellt? Er wird als fieser Warlord dargestellt, die Mission ist es halt, ihn zu töten. Und danach erfährt Jodie halt eben, dass sie, als sie den getötet hat und eben ganz, ganz, ganz, ganz viele andere dabei, kommt eben das Kind, was sie dabei getroffen hat, kommt mit in den Raum und sieht, scheiße, mein Vater wurde erschossen. Und danach erfährt sie, fuck, das war auch gar kein Warlord, das war der demokratisch gewählte Präsident. Und also es war nicht gerade subtil, aber ich fand das in dem Sinne schon geil, weil es halt mal, also ich finde, das war halt das Gegenteil von jedem Shooter. Also es gibt halt bei Call of Duty oder so, kannst du natürlich alles nicht vergleichen, aber es war schon mal gewagt. Also es war viel zu plump. Es war schon sehr aufgesetzt und viel zu, also es war mir zu konstruiert, aber allgemein fand ich diese Passage eigentlich beim Game sogar noch mit am allerbesten, weil halt da mal auch wirklich was gemacht wurde, was andere sich nicht trauen, kann ich schon fast sagen. Also aus diesem Gesichtspunkt muss ich dir zustimmen, dass in diesem ganzen Wust aus irgendwelchen Shooter-Spielen, die halt, oh Amerika, wenn irgendwas richtig geil ist, ist Amerika, wenn wer die Welt retten kann, wer ist das? Bestimmt Amerika. In diesem ganzen Sumpf aus solchen Spielen war es natürlich mal erfrischend zu sehen, dass dann gesagt wird, tja, der Typ, den wir dir als Warlord verkauft haben, war in Wirklichkeit der demokratisch gewählte Präsident dieses Landes, der das eigentlich befrieden wollte und wegen uns hast du ihn jetzt umgebracht und dafür jahrelang weiter Krieg gesorgt. Das ist eigentlich ganz mal das FBI und die Methoden, die Amerika da in irgendwelchen Drittweltländern oder was auch immer anwendet, halt mal so ein bisschen in Frage stellt. Aber wie es das Game gemacht hat, war halt der totale Fail meiner Meinung nach einfach nur. Weil dieses kleine Kind, dessen Vater du dann halt mit erschießt mit dem Präsidenten, lernst du halt wirklich so 5 Minuten davor kennen. Kannst nicht mit ihm sprechen, weil er halt eine andere Sprache spricht und so, hey, ich bin Jody, wer bist du? Ich bin Jimmy Jim Bob. Okay, Jimmy Jim Bob, ne? Schön, dich kennengelernt zu haben. Tschüss. Wirklich 5 Minuten, nicht länger, rennst du mit ihm da durch die Gegend. Dann aber kommt er wieder, sieht, dass ich seinen Vater gekillt habe und ist halt in Tränen und will mich erschießen. Und ich so, ja, sorry, bra. Aber weil du wirklich nur so kurz gesehen hast, wirklich keinen ruhigen Moment, kein gar nichts mit dem Kind gehabt hast oder in diesem Land oder irgendwas, war mir diese ganze Passage, diese ganze Mission halt, Namensmission, war halt für mich so ein Fehltritt eigentlich. Das wäre eigentlich die Gelegenheit gewesen, mal nochmal richtig Gas zu geben, nochmal die Obdachlosen, die vielbesungene Obdachlosen-Szene zu übertreffen. Und wurde einfach voll in den Sand gesetzt, weil abgesehen davon, dass es halt mal gezeigt hat, das FBI ist, aber vor allen Dingen so, der FBI-Agent, den ich, das CIA von mir aus, der CIA-Agent, den ich für super vertrauensvoll gehalten habe, hat mich in Wirklichkeit betrogen. Dann so, oh mein Gott, das hat ja überhaupt niemand kommen sehen, der in den letzten 50.000 Jahren mal einen Agentenfilm gesehen hat, dass sich Agenten immer mal gerne betrügen. Das war halt, und vor allem genau die Sache ist ja, am Anfang des Spiels ist Jody auf der Flucht vor den CIA-Agenten und den Cops und so weiter und du fragst dich, oh mein Gott, was hat sie getan? Da stellt sich heraus, warum haut sie ab? Sie sagt so, du hast mich betrogen, finde ich nicht gut, deswegen haue ich jetzt ab. Also prinzipiell ja, aber da basiert auch die ganze Szenerie darauf, dass sie dann eben halt da diesen Präsident gekillt hat, sieht dann den Raum, weil sie selber war nicht im Raum, sie hat die Kontrolle ja übernommen mit Aiden und hat dann eben einen der Soldaten gesteuert und hat eben alle in diesem Raum komplett abgeschossen, abgeknallt, das war ein Massaker, bestimmt 12 Leute erstmal, nur in einem Raum meine ich jetzt. Oder vielleicht auch außen drumherum, ungefähr 12 Leute, sagen wir mal. Und sie kommt halt in diesen Raum rein, sieht dann erst, was sie wirklich so richtig angestellt hat. Also sie macht das ja bewusst mit Aiden, sie kommt dann aber in diesen Raum, kotzt sofort. Also und merkt eigentlich so, scheiße, was habe ich gerade getan? Und das ist ja so diese ganze Szene, wo sie sich dann davon distanziert, obwohl sie davor gemordet hat und so, rafft sie in dem Moment halt erst so, scheiße, also was das wirklich bedeutet hat, was das für Konsequenzen sind und so. Von daher fand ich das, also ich finde auch vor allen Dingen mit dem Kind, das hätte man jetzt auch nicht so viel früher einführen müssen, weil das kann man noch nachvollziehen. Das ist halt easy to relate to. Da kann man sich halt schnell reinversetzen irgendwie. Klar, das Kind war... Ja, aber genau deswegen eigentlich so easy to relate to, klar. Dann so ein kleines Kind, hast immer Mitleid mit. Aber genauso kam es mir auch vor. Was wäre jetzt so... Allein, dass sie die Toten sieht und halt nicht mehr töten will, nee, das ist noch nicht dramatisch genug. Wir brauchen auch noch das kleine Kind vom Vater, das sie da eigentlich trifft, um die ganze Sache nochmal ein Stück trauriger zu machen. Was halt wirklich mir so vorkam, so, komm, schmeißen wir das noch mit rein, wirklich halt so die letzten 5 Minuten noch da dran geklatscht. Ja, ist richtig, also das kann ich schon bestätigen, aber was ich halt trotzdem sagen muss, ist, dass die Beweggründe dann letztlich nachvollziehbar waren. Also ich fand, es war logisch, warum Jody jetzt auf der Flucht war und ich finde es auch logisch, warum der Nathan Dawkins sich dann so verhalten hat, dass er seine Family wiedersehen wollte und so, weil er, sag ich mal, er war halt sehr, sehr verzweifelt, das war am Ende halt zu sehr gerusht, aber also sagen wir mal so, okay, es ist so, die Ausführung war nicht wirklich, also die Ausführung war dann nicht gut, aber die Beweggründe waren nachvollziehbar. Aber jetzt ist mal die Frage, was hältst du von den, also wir haben ja jetzt, ich habe sowieso schon mehrere Enden gesehen, weil ich jetzt auch schon 2x durch habe. Wir haben jetzt auch gerade noch eins bei YouTube geguckt, weil wir irgendwie gar nicht anders konnten und wissen wollten, was passiert, wenn wir Jenseits wählen. Aber was hältst du denn davon erstmal? Also vielleicht kann man denn mit dem Ende des Spiels auch so langsam den Ende, ja, der, die das Ende von The Podcast einleiten. Einer meiner großen Negativpunkte nochmal ist halt, dass das Ende so tierisch gerusht war. Du hattest eigentlich schon das Ende so, hast die letzte Mission gemacht fürs FBI, kannst nach Hause gehen und so. Aber nein, dann will das Militär doch das Portal in die Infrawelt fürs Böse benutzen. Und nein, dann dreht der Dawkins doch noch durch und du musst es doch noch retten. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und halt alles so extrem übereilt, aber na gut. Haben wir schon die ganze Zeit gesagt, dass halt das größte Schwachpunkt des Spiels meiner Meinung nach ist, dass so gut die Ideen und die Setpieces sind, sie einfach nur viel zu übereilt dargestellt. Apropos, noch ein positiver Punkt, den ich sagen wollte, ist, dass wenn du wirklich mal in Situationen kommst, wo du als Spieler einfach nur mit der Kraft deines gesunden Menschenverstandes siehst, okay, hier dampft die Scheiße gleich, zum Beispiel, wenn du abhaust und in diese Kneipe gehst, weil du halt 16 bist und ich bin rebellisch wie noch nie, dann sieht eigentlich jeder Spieler so gleich, okay, diese Typen an der Bar, die verheißen nichts Gutes, eigentlich sollte man sich hier verpissen. Und man siehe da, du hast die Option, dich auch gleich, nachdem du einen Saft getrunken hast, dich wieder zu verpissen. Man kann zwar in der Kneipe bleiben, wird dann von den Typen angemacht, kann die verprügeln, kann Billard spielen, kann Scheiße bauen, aber wenn man halt der Stubenhocker ist wie wir und sieht, es wird mir hier zu scharf, kann man sich aber auch gleich verpissen. Dann verpasst man zwar viel und die ganze Szene dauert nur 5 Minuten, aber man hat wirklich die Option, was ich eigentlich wirklich mal ganz geil fand, dass man dann nicht noch irgendwie durch irgendwelche seltsamen albernen Gründe dann doch noch da bleibt und so, ich warte doch lieber erstmal oder einfach umdreht oder eine unsichtbare Mauer schlägt, sondern wirklich sagen kann, ja klar, wenn du halt meinst, das ist dir hier zu heiß, kannst du dich verpissen, kein Problem, deine Entscheidung. Ja, Frage ist halt, was bleibt nachhaltig bei dem Spiel? Ich will jetzt nicht mal nur die Story bewerten. Also wenn ich jetzt frage, wie ist die Story? Die ist sicher nicht flawless. Wäre es ein Kinofilm oder eine Serie, kann man es gucken. Aber wie ist es denn, wenn man das gesamte Spiel wirklich bewerten will? So, dass wir quasi mal ein abschließendes Fazit finden. Weil ja auch wirklich technisch ist, ja, auf der PS3 mit das Beste ist, was man sehen kann. Auch wenn es natürlich keine KI gibt, die da berechnet werden muss. Also wie in anderen Spielen, ne? GTA 5 sieht auch richtig traumhaft aus. Was da aber alles schon an KI berechnet wird und an irgendwelchen Physikspielereien, die es ja in Beyond gar nicht gibt, weil alles vorgegeben ist. Beyond sieht traumhaft aus, ne? Kann man gar nichts gegen sagen. Die Schauspieler, also Ellen Page und Willem Dafoe, leisten auch wirklich sehr gute Arbeit. Ich habe mir alle Making-of-Videos mehrfach schon angeguckt und finde es einfach wieder, also immer wieder ein Highlight, dass es eben mehr wie so Theaterspiel ist, weil sie auch einfach in einem Raum sitzen, wo es eben keine Details gibt. Dieser Motion-Capture-Raum ist ja einfach so, dass sie ja in einem riesigen Quadrat sitzen, wo sie mit mehreren Kameras gefilmt werden und sie müssen sich eben alles vorstellen, was um sie rum ist. Das heißt, da gibt es ja wirklich, die essen gar nicht, wenn sie da essen, sondern dann haben sie irgendwelche Pappteller vor sich mit Pappgabeln und tun so, als wenn sie essen. Und das könnte man im Theater schon wieder anders darstellen. Aber generell dieses Improvisieren und halt mit möglichst wenig Objekten, Equipment, wie auch immer man das jetzt sagen will, auf jeden Fall möglichst viel da schauspielerisch rauszuholen. Das kann ich halt ja sehr begrüßen. Und finde die Entwicklung halt bei Spielen einfach total genial. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, jedes Spiel muss so sein, weil ich mag zwar storylastige Spiele, aber zock halt auch andere Sachen. Nur ist es halt so das, was bei mir halt nachhaltig definitiv bleibt. Da es jetzt schon nochmal sehr viel beeindruckender ist, wie viel man wirklich aus den Gesichtern der Leute lesen kann. Also weil Emotionen, die übertragen werden sollen, meint David Cage ja nicht nur mit seinen mit irgendwelchen Situationen, die daraus kommen, sondern was er damit meint, sind wirklich Mimiken. Und da kannst du in den Gesichtern echt schon fast, also das ist verrückt. Das Einzige, was da noch nicht so gut klappt, sind halt so gerunzelte, Stirnfalten und sowas, ne? Natürlich auch ein teurer Spaß, aber das ist so das, was nachhaltig natürlich für mich bleibt. Für mich war es auch auf jeden Fall eins der Top-Spiele 2013, kann ich auch schon sagen. Wie es dann natürlich jetzt in ein paar Jahren aussieht, ist nochmal was ganz anderes. Aber in diesem Jahr war es schon eins der Highlights mit GTA 5 und was kam denn noch alles dieses Jahr? Mein Gedächtnis ist halt so grandios, dass ich mich an nichts erinnere. Okay, kommen wir jetzt mal zum Ende. Können wir über die Enden reden? Und was, glaube ich, so in etwa, egal welche Form von Ende man jetzt wählt, ob man sich für Jenseits oder Leben entscheidet und wo man sich beim Leben für entscheidet, das Ende des Spiels ist ja ein Teaser, denke ich mal, auf einen vielleicht zweiten Teil. Denn ob man im Jenseits ist und dann nochmal zurückkommt oder ob man bei den Lebenden ist und sich dann für eins zu Ende entscheidet, bekommt man ja so einen Einblick in die Zukunft, in der anscheinend nochmal ein Portal in die Infrawelt geöffnet wurde und dann wirklich Jody mit Zoe, der Tochter von Tuesday, der obdachlosen Frau, wirklich so Terminator 2-mäßig über den Trümmern der zerstörten Welt stehen, mit diesen Schutzanzügen, die man am Ende des Spiels gesehen hat, und halt auf dieses riesige Jenseits-Infraweltportal zugehen. Und halt, ah, jetzt müssen wir es hier klären, denn das ist alles, was passieren wird. Yeah, bam, Ende. Und ich bin jetzt eigentlich schon scharf drauf, zu sehen, was dann passiert, weil da sieht wirklich aus, als würde die Kacke dann am Dampfen sein. Und mal abgesehen davon fand ich halt wirklich das Ende richtig geil. Muss aber auch sagen, dass ich jetzt vom ganzen Spiel das Ende halt eher mitnehme. Und halt wirklich diese obdachlosen Szenen. Aber ansonsten, das ist kein Spiel, was ich jetzt nochmal spielen würde. Obwohl ich es nicht mal selbst wirklich gespielt habe, sondern nur als eidener Geist. Aber auch nicht mal ein Spiel, wo ich wirklich Lust zu hätte, jemandem anderen nochmal beim Spielen zuzugucken. Bei Heavy Rain, wenn man selber durchgespielt hat, kann man das ein-, zweimal machen. Aber man hat auf jeden Fall immer wieder Bock, anderen Leuten nur dabei zuzugucken, wie die spielen, wie die mit den Situationen umgehen und wie die sich in den verschiedenen Situationen entscheiden. Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht. Mir wäre es völlig wurscht, wie sich jetzt irgendwer anders von meinen Kumpels bei irgendeiner Szene von Beyond entscheidet. Weil das halt alles so ein Mischmasch ist, der eh in derselben Entscheidung in etwa endet. Das nochmal, und ansonsten, ja, wie gesagt, eigentlich ist das ganze Game gute Vorbereitung auf den vielleicht zweiten Teil, der hoffentlich besser wird und mich mehr flashen kann. Dein Endfazit? Mein Endfazit sagt, es wird niemals einen zweiten Teil geben. Nein, also Endfazit ist, ich fand's ja insgesamt gut, habe ich schon gesagt. Es ist kein Spiel, was man gespielt haben muss. Gehört aber trotzdem eigentlich zu den Highlights, finde ich, bis jetzt. Aber, also 2013 nur, es überwiegt das Positive. Auch wenn wir so viel gemeckert haben in diesem Podcast, geht man am Ende auch mit raus. Wie du sagst, für dich bleibt von mir aus die Obdachlosen-Passage und das Ende. Obdachlose, Obdachlose, Obdachlose. Geil! Lächerlich, wie oft wir es sagen, aber... sind doch einfach nur noch die Obdachlosen. Ein Traum. Da sie auch bei dem Ende vorkamen, das wir hatten, dann zumindest als wir zu zweit gezockt haben. Aber insgesamt geht man mit einem positiven Gefühl aus dem Spiel raus. Ist bei dir, denke ich, genauso. Aber es gab nichts, was einen, ja, es gab andere Spiele, die immer geil waren und dann irgendwie dann ein Ende hatten, was einen wirklich abfucken konnte. Fand ich Mass Effect gar nicht ganz so schlimm, wie ich es vorhin dargestellt habe, aber... Das ist wieder ein anderer Podcast. Aber was wollte ich noch sagen? Irgendwie hier, irgendwas wollte ich zum Schluss sagen. Ja, positiv, positiv. Aber irgendwie war da gerade noch die Moral von der Geschichte. Ich hab's vergessen. Verdammte Scheiße. Nur weil wir über Mass Effect geredet haben. Die Moral von der Geschichte: Obdachlose mag man oder nicht. Nee, was ich nochmal sagen wollte: Heavy Rain. Wie lange ist das jetzt her? Okay, 3-4 Jahre. Immer noch eine Diskussion wert. Meinst du, in 3-4 Jahren labert noch irgendwie über Beyond? Nämlich nicht. Und das ist eigentlich den Anspruch, den ich halt an Quantic Dream Games eigentlich habe. Über Fahrenheit redet man noch, über Heavy Rain redet man noch. Und Beyond wird das als erste sein, was halt in Vergessenheit gerät davon, weil es eins von vielen dann war, was 2013 rausgekommen ist mit guter Grafik. Ja, also Fahrenheit ist halt sehr unbekannt, redet man generell dann unter Fachkreisen natürlich noch drüber. Aber bei Beyond ist es halt so, dass wir wirklich... Also ich persönlich denke, David Cage hat noch nie einen zweiten Teil von irgendwas gemacht und sehe eigentlich auch, also das Ende eher so als Kreislauf, da das Spiel halt eben auch diese Timeline hat, wo der Prolog dann das letzte Kapitel ist. Und dann sieht man eben das Ende, wo halt diese riesige Infra-World... und alles ist düster und der Abfuck und sie wollen das halt wieder bekämpfen, ist für mich eher so ein Zeichen, dass es der ewige Kreislauf ist und es immer wieder einen Erbe geben wird, der halt dann diese Kräfte hat, die auch Jody in dem Spiel hatte. Aber damit können wir eigentlich den Podcast auch beenden. Genau, das machen wir jetzt auch. Aber apropos, Junge, was war mit den Indianern und dass der komische Indianergeist in der Höhle gezeigt hat, dass die Indianer auch schon solche Verbindungen mit ihren einen Geistern hatten. Ich dachte, das wäre irgendein wichtiger Punkt, aber nee, na egal. Das war jedenfalls unser Beyond Two Souls Podcast und wir werden mal schauen, ob wir noch einen anderen machen werden. Tschüss.